1. Gott segnet Noah und sein Son und forderte sie auf, fruchtbar zu sein, sich zu vermehren und die Erde zu bevölkern. 2. Er bestimmt, dass Altier der Oder, die Vogel des Himmels, Alkriechenden Lebusen und Elfische des Meers furchten Schrecken vor ihnen haben sollten, die ihre Herrschaft unterstellt worden. 3. Jed sich bewegend und lebend wiesen sollte ihnen zur Nahrung dienen, dies geworte ihnen ebenso wie zuvor die grünen Pflanzen. Vergess war ihnen Jedoch unterseht, Fleisch zu essen, das noch sein Leben, also sein Blut, in sich trug. 5. Gott erklärt Jedoch, dass das Blut der Menschen fordern word, a word es von jedem Tier und von jedem Menschen, der seinen Bruder totet, als Vergeltung für das menschliche Leben einfordern. 6. Where das Blut eins Menschen vergießt, dessen Blut soll ebenfalls durch Menschen vergossen werden, denn Gott hat den Menschen nach seinem eigenen Bild geschaffen. 7. Ernüt befahl ihnen, fruchtbar zu sein, sich zu vermehren und die Erde zu bevölkern. 8. Daraufhin sprach Gott zu Noah und seinen Sonen, die bei ihm waren, 9. Ich schließe hier mit einen Bund mit unduren zukünftigen Generationen, 10. So mit allen lebendigen geschöpfen, die bei euch sind, den Vogeln, DMV und allen wilden Tieren, die mit euch aus der Arche gekommen sind, 11. Dieser Bund besagt, dass niemals wieder alle Lebusen durch die Wasser einer Flut vernichtet werden und kein weitere Flut die Erde verwüsten wird. 12. Gott erklärt weiter, dies ist das Zeichen des Bunds, den ich zwischen mir und euch soe allen lebendigen geschöpfen bei euch für alle zukünftigen Generationen schließ, 13. Ich setz meinen Regenbogen in die Wolken, damit als ein sichtbares Zeichen des Bunds zwischen mir und der Erde dient. 14. Wenn ich Wolken über der Oder aufziehen lasse und der Regenbogen in den Wolken erscheint. 15. Dann wird ich mich in den Bunderinnen, der zwischen mir in euch soe allen lebendigen geschöpfen bestet, so dass die Wasser niemals wieder zu einer Flut werden, als Leben zu vernichten. 16. Wenn der Regenbogen in den Wolken sichtbar ist, wird ich in Betrachten, mich in den Urgen Bund zwischen Gott und allen lebendigen geschöpfen auf der Oder zu erinnern. 17. Und Gott wiederholt zu Noah, dies ist das Zeichen des Bunds, den ich zwischen mir und allem Leben auf der Oder geschlossen habe. 18. Dyson Noahs, die aus der Arche kamen, waren Sem, Ham und Japhet, Ham war der Vater Canaans. 19. Dies drei Son Noahs waren die Ursprung, von denen sich die gesamte Bevölkerung der Oder ausbreitet. 20. Noah, der Ackerbauer, begann einen Weinberg anzulegen. 21. Nachdem Jedoch von dem Wein getrunken hat, wurde betrunken und lag entblößt in seinem Zelt. 22. Als Ham, der Vater Canaans, seinen Vater in diesem entblößten Zustand sah, berichtet es seinen beiden Brüdern, die sich außerhalb des Zeltes befanden. 23. Daraufhin nahmen Sem und Japhet ein Obergewand, legten es auf ihre Schultern und gingen rückwärts, die bloß ihres Vaters zu bedecken, debi wanten sie ihre Gesichter ab, in nicht nacht zu sehen. 24. Als Noah aus seinem Rosh erwacht und was sein Jüngster Sohn im Angetan hat, 25. Spratcher, verflucht sei Canaan. Er solde niedrigster Sklave seiner Bruder sein 26. Weiter Spratcher, gepriesen sei der Herr, der Gottsems, Canaan aber soll er Sklave sein 27. Gott moge Japhet wei ten Raum geben und moge in den Zelten Sems wohnen, Canaan aber soll er Sklave sein 28. Nach der Flut lebte Noah noch 350 Jahre. 29. Sein gesamte Lebenszeit betrug 950 Jahre, Danach starb er.